mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Tobias. Hallo und mit dem Marcel. Ja, hallo. Dzień dobry. Ah ja, du bist aus Polen zurück. Gin Tonic? Auch recht. Dobry den, oder? Dzień dobry. Ja, ja. beinahe hättet ihr nur drei von uns gehört, weil ich dummerweise mein Headset zu Hause vergessen habe. Jetzt habe ich hier eine sehr improvisierte Lösung gebaut. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Wenn doch, dann entschuldige ich mich schon im Vorfeld für die Tonqualität. Aber es sieht super professionell aus, was natürlich für einen Podcast unwichtig ist, aber ja. Stellt es euch einfach vor. Ich spreche in ein Richtmikrofon. Ja. Ja, an einem sehr wackeligen Mikrofonständer, der etwas altersschwach immer schon nach unten sinkt. Oh, was für eine schöne Überleitung zur Folgennummer. 180. Die 180. Und ich habe jetzt einfach mal die Xbox 180 genommen. Aha. Was, wenn du über altersschwach redest. Ihr habt die noch, oder? Ich hatte die nie. Nein? Du meinst mit 100? Du meinst die Xbox 1, oder? 1,80. Also nicht 1, sondern 1. Die 360. Ah, die gab es ja nie, die 180. Ich hätte jetzt gedacht, die erste Xbox meinst du damit. Die 180, ja, die genau. Schnitt. Ja, die meinte ich. Genau die erste Xbox meinte ich. Die hattet ihr nie, warum? War da Xbox noch zu uncool und zu schlecht? Ja, ja. Der Ring of Death war dazu tödlich. Der Controller war doof. Ring of Death war, nee, der war bei das der war Xbox 360. Dann. Ach so. Der kam da wirklich. Oh. Das war halt im Endeffekt für Leute, die Michaels Xbox-Hack benutzt haben wollten, als billiger PC zu kaufen. Mhm. Und billige PCs wollte ich nicht. Ja. Ja, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich mir doch eine PlayStation 4 hole. Mhm. Jetzt schon. Nee, eigentlich nicht jetzt schon, sondern in Zukunft, weil ja Journey angekündigt wurde. Ja. Für die PS4 und ich irgendeinen Weg finden muss, The Witness rechtzeitig zu spielen, wenn es rauskommt. Weil stimmt. Die iOS-Variante wird ja auf sich warten lassen und da habe ich die Möglichkeit, ein PC oder PS4. Ja, ich werde mir auch eine PS4 zulegen, irgendwann in absehbarer Zeit, glaube ich. Ich denke auch, dass drüben eine PS4 durchaus. Also erstmal eine Wii, interessanterweise, weil wegen mehr Spieler spielen, die Spaß machen, so an der Stelle, so Mario Kart und das Ding. Aber es ist Weihnachts-Wii. Absurd, ja, Wii U. Also es ist wirklich so, das Erste, was nach einem irgendwie Fernsehgerät oder so kommt, wird dann eine Wii U sein. Und dann die Spiele nochmal kaufen, weil man kann die dann nicht mitnehmen, weil das ist ja Region Code, das ist ja so. Really? Mein Fall ist ja nicht so richtig bedacht. Tja. Gut leiden auf hohem Niveau. Gib's jetzt zu. Versaugt. Nachdem wir die 360-Grad-Wende vollführt haben. Sozusagen, ja. Weiter, vorwärts. Das mag ich immer sehr gerne, wenn das jemand sagt. 360-Grad-Wende? Ja. Mhm. Sehr, sehr nett. Das ja, ist mit so 200% natürlich. Ja. 120. Richtig. Nee, inzwischen sind sagen, es 1000, glaube ich, oder? Oder ist es 10.000? Das war 9 Anspielung. Sicher? Ich habe einmal schon 2000 gehört. 2000%ig? Geil. Das entfernt sich halt immer mehr von irgendwie. Ich frage mich, ob das so einen Grenzwert hat. An das dem ist die Inflation. Ich glaube nicht, weil die Leute, die das so sagen, haben überhaupt keine Zahlen, Vorstellungen. Genau, keine Grenzen. Nee, also das ist so, das, die denken da nicht mal drüber nach auf dem Niveau. 1000 promillig. Bin ich sicher, dass wir jetzt weitermachen. Ja, wir fangen mit dem ersten Thema an. Das ist eine neue Folge von Jobs vs. Woman. Ich habe jetzt Jobs vs. Woman verstanden, haben wir gedacht. Ihr habt doch auch diese Agenda hier. Da müsst ihr mich auf meine schlechte Aussprache von englischen Dienstvertrauen. Oh. Helft doch mal mit Männer, hier. Ich muss jetzt die Sendung hier nicht alleine reißen. Aber du hast doch das einzige, das gute Mikro. Also wie? Nein, Gegenteil. Die Fanboys-Hörer wissen, Straubs vs. Women, ein... Ich habe übrigens jetzt Straubs vs. verstanden. Droogies vs. Women. Eine Videoserie von Anita Sarkeesian, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Darstellungen von Frauen in kontemporären und alten Videospielen kritisch zu betrachten. Ja. Der aktuelle Teil ist Teil 2 von der Miniserie Women as Background Decoration, also Frauen als Deko im Hintergrund in Videospielen. Teil 1 hat das allgemeine Vorkommen von wie Frauen in Videospielen so gezeigt werden, als um Stimmung zu erzeugen, und wie oft die Darstellungen ziemlich sexistisch und halt auch Sexismus normalisierend sind. Hm. Ja, und ich habe gerade wieder einen Kommentar gelesen. Aber Superlevel hat sich ja mit der Folge ein bisschen beschäftigt und einen Artikel drüber geschrieben, und dann dachte ich, bei Superlevel sind die Kommentare besser. Also du meinst jetzt User-Kommentare, nicht die Kommentare von den... Nein, also das möchte ich ganz klar trennen. Die User-Kommentare sind doch da bestimmt besser, weil wer liest denn schon Superlevel? Die Leute, die irgendwie... Schönen Gruß an unsere Freunde von Superlevel an der Stelle. Es ist nicht böse gemeint. Nein, ganz im Gegenteil. Leute, die nicht total bescheuert sind. Und dann kommt halt, nein, das ist doch... Sie macht doch den Fehler, die Zielgruppe will das doch... Ah! Ja. Also bitte. Aber das sind halt Kommentare von Menschen, die noch irgendwie versuchen, sich da reinzudenken. Also das sind ja gar nicht die Ober... Oh, naja. Ich habe heute Morgen einen Podcast dazu gehört, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Und irgendjemand meinte, die einzige Antwort auf solche Kommentare ist ein Furzgeräusch. Also immer an den richtigen Stellen immer Furzgeräusche eingespielt. Das ist irgendwie, ja. Nicht ganz so lustig ist allerdings die sonstige Reaktion, die so stattfindet auf dieses neue Video. Nämlich, man muss ja fast sagen, wie üblich, gibt es mal wieder Morddrohungen gegen Anita Sarkeesian, weil das mit dem Sexismus stimmt ja nicht. Deswegen muss sie sich jetzt irgendwo bei einem Freund verstecken, weil auf Twitter ihre Adresse mit ich komme vorbei und mach diverse Sachen mit dir gepostet wurde. Man kann sich das, wenn man einen starken Magen hat, kann man sich das angucken, was ihr da geschrieben wurde. Ansonsten sollte man einfach mal das Schlimmste annehmen. Ja, leider wie üblich an der Stelle. Ich meine, ich habe einen riesen Respekt davor, dass sie das noch nicht abgebracht hat, weil ich glaube, ich wäre eingeknickt schon irgendwann mal und hätte mir meine Profession anders ausgesucht, weil es das irgendwie nicht wert ist, so durchs Leben gehen zu müssen die ganze Zeit. Ist für mich deswegen so, ja, echt Respekt. Und ja, schade, passiert immer wieder, und es ist auch irgendwie, das ist immer so ein Focal Point von Arschlöchern, so als Reaktion darauf. Und dabei, ich versuche dann immer so ein bisschen Devil's Advocate zu machen, während ich das Zeug gucke, und mir zu denken, was würde mich jetzt wie anpissen, wenn ich denn irgendwie sinnvoll... Und nee, also sie hat diesmal den Kommentar weggelassen, dass man Videospiele auch entscheuen kann, obwohl man kritisch ist, den sie am Anfang normalerweise immer sagt. Das ist so das Härteste, fand ich, was ich jetzt an dem Video anders dazu ist, sagen muss. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt ein ganz guter Hinweis, dass diese Folge besonders hart ist, was die Gewaltdarstellung angeht. Und auch da sollte man sich so, auf nüchternen Magen gucken oder so. Nein, es gibt keine Gewalt gegen Frauen, deswegen drohen wir dir von mir Morddrohungen. Ja. Sehr seltsam. Ja. Ich kann mir noch beim ersten Teil habe ich ein bisschen so diesen Moment gehabt, wo okay, ich mag ein Spiel sehr gerne, und so diese bittere Erkenntnis, ja, auch da ist es schwierig. Ja, also bei Fallout war das da die Geschichte, wo es wenigstens dann auch männliche Sexsklaven gibt in diesen ganzen Etablissements. So, das ist so vom Level her schon auch ein bisschen angenehmer, aber es ist natürlich genau dieselbe Ecke. Und also ich habe schon so Momente mal erlebt, wo ich so eine Reaktion habe, einfach nur so eine, oh, mein schönes Spiel. Aber das ist eher das Loslassen von, wenn du Dinge mal gesehen hast, kannst du nicht mehr sehen. Das ist so. Und ich glaube, so aus so Dingen raus, ohne Reflexion, passiert dann dieses ganze Extreme. Und das ist natürlich einfach nicht gut zu heißen und überhaupt nicht zu akzeptieren. So mal. Also ich glaube, das ist, da bin ich auch froh um die Aufschrei-Geschichte. So, man muss einfach mal überhaupt sich zurücklehnen und sich mal überdenken, was passiert denn mit dir, wenn du so angegangen wirst ständig, ja, was, also die Vorstellung hast du halt nicht, ja, das ist ja ganz schlimm, und ich bin froh, dass ich die Vorstellung an sich aus eigener Erfahrung nicht habe, aber so das Reindenken geht schon, und ja. Ich glaube halt, es gibt, und das sieht man ja momentan an mehreren Ecken in der Szene, in Anführungszeichen, es gibt eine sehr große Gruppe von Menschen, die Videospiele als ihr Ding begreift, dass sie nach außen verteidigen müssen. Mhm. Und die das als Angriff sieht, wenn jemand sich irgendwie, wenn jemand drüber nachdenkt und zum Denken anregen will. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, aber für mich wirkt das immer so wie ein Verteidigungsreflex. Die will, dass ich da denke, und das ist doch da, wo ich nicht denken muss, und auf sie. Also das ist so ein bisschen allein so dieser, ich glaube, allein dieses sich kritisch mit was auseinandersetzen, was Leute begreifen als das ist doch nur Fun und Gameplay und bla, da ist irgendwie sehr viel Hass und Gewalt, was dir da entgegenschlägt. Also ich kann inzwischen die Reaktion, ein bisschen nachempfinden, was diese Leute verlieren, weil mir ist es mit dem Video so gegangen. Ich habe danach einen Comic gelesen, den ich seit langem Zeit nicht mehr gelesen habe. Hellblazer ist ziemlich brutal, ziemlich horrormäßig, und es geht halt die Hälfte der Zeit doch nur um irgendwelche bekloppten Damsels, die halt, weil sie weiblich sind, Opfer sind, und passend zur Folge, weil ja die aktuelle Folge von Jobs vs. Women dreht sich auch darum, wie Frauen in Gelegenheiten und in Situationen sexualisiert werden, in denen es einfach nicht sexuell erregend ist, so als halbbekleidete Leiche rumliegen oder als Opfer oder gerade verprügelt werden. Und die sind da trotzdem in Unterwäsche und halt Male Gaze mäßig so in den Ausschnitt geguckt dargestellt, dass es doch irgendwie kitzeln ist oder kitzeln soll. Ich habe einen Comic gelesen, der beschwört eher einen Dämon, der irgendwie besonders auf eine Frau aus ist. Die muss sich, damit der Zauber besonders gut wirkt, halt möglichst sexy anziehen und wird dann so in einem halbseitigen Panel möglichst sexy gezeigt in totaler Angst und höchster Lebensgefahr. Und das, ich habe gesehen, das war so gedacht, dass das sexy aussieht. Und zurück zum Anfang, was ich da verloren habe, ist so mein unschuldiger, in Anführungszeichen, Genuss an dieser Szene. Ich habe gewusst, es gibt Leute, die finden das nicht toll, die haben gute Gründe. Die Gründe habe ich inzwischen so verstanden und verinnerlicht, dass ich es nicht mehr toll finde. Aber ich habe es mal toll gefunden, und ich hätte es toll finden können, wenn mir nicht erzählt wurde, warum das scheiße ist. Also ich zögere jetzt zu sagen, so, es ist scheiße, weil so pauschal wertende Aussagen will ich eigentlich nicht machen. Aber so allein dieser Blick, der andere Blick von der weiblichen Seite auf solche Spiele, dass das nicht jeder toll findet und dass es wahrscheinlich so die allerwenigsten Frauen toll finden, der nimmt schon an dem Genuss, so ein ultrabrutales, frauenverachtendes Spiel zu zocken. Tja, aber dann ist halt die Frage, wo man da, also ich weiß, dass du die Prioritäten an der Stelle, Anführungszeichen, richtig setzt, aber ich habe relativ wenig Verständnis dafür, wenn man dieses Privileg dann so stark verteidigen will und irgendwie, wenn einem die eigene Unversehrtheit dahingehend wichtiger ist, also die, wie du es ausdrückst, Unschuld der Betrachtung, als tatsächlich ernste Themen. So. Social Issues und so. Ja. Nun ja. Lasst uns an dieser Stelle einen kurzweiligen Apple-Rumor einschieben, weil wir sind ja bekannt für unsere flüssigen Übergänge. Es gibt Big Ass Tablets demnächst, oder wie? Ist irgendwie so jetzt durch die Medien getrieben worden, dass es irgendwie im Frühjahr wohl dieses iPad Air Größenordnungsgröße iPad geben soll. So. MacBook Air. Habe ich jetzt iPad Air gesagt? Ja, sehr gut. MacBook Air, also 12, irgendwas Zoll. Wow. Also 13 Zoll im Prinzip. Ja, genau. Oh, Brettspiele auf dem iPad. Ja, also ich habe da einen Anwendungsfall für. Also ich hätte das sehr, sehr gerne, weil also einerseits auch bei der ganzen... Also bei meiner Klavierlernerei ist das auf einmal eine Größe, wo das Sinn macht, weil auf dem iPad ist alles immer ein bisschen zu fummelig an der Stelle. Und für ein bisschen so Zeichengeschichten ist es auch großartig, wenn es größer ist. Für Spiele auch. So ein Mini und das Große könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also ich bin da voll dafür. Ja, werde es ja dann mitkriegen bald. Du musst ja nicht mehr dafür entwickeln. Ja, vielleicht ist es vielleicht schlimmer sogar. Naja. Ja, also, Ich könnte mich jetzt bloß wiederholen. Es wird halt immer schwieriger, alle Devices zu unterstützen. Das stimmt, ja. Aber das wird es wahrscheinlich schon in 2 Wochen und das macht dann das Kraut wahrscheinlich auch nicht mehr fett hier. Ja, in 2 Wochen, ja, die andere Geschichte, die wir hier gar nicht aufgeschrieben haben, denke ich mal. Habe ich das nicht letztes Mal schon, oder nee? Das, was zum Tragen kommen soll. Es ist jetzt nochmal irgendwie verstärkt in den Rumor-Seiten gekommen, da kommt irgendwas. Sie nennen sie ja nur Wearable, ja. Ja, ich also, habe jetzt meine Pebble wieder dran. Ach, das, was zum Tragen kommen soll. Mein Gott, die deutsche Sprache. Ja. Ich dachte mir auch, Wearable, was kommt denn da zu tragen? Wie übersetzt man Wearable so? Tragbares. Ja gut, ein Laptop. Accessoires. Eben, es geht nicht. Accessoires. Apple Accessoire. Ja, ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass da gleich was kommt. So, zack, bumm, kommt gleich was. Ich glaube auch, dass das dann wirklich einfach da ist. Genau. Ja. Da gibt's dann und sie werden nicht One More Thing sagen. iWatch. Fürs iWatch. Nein, das ist ja kein iWatch. Es gibt dann Rules für den Ohrring, ja. Oh, genau. Rules ist praktisch. Ich dir mal ans Läppchen fasse. Rules-Integration in HealthKit für deinen Mental State. Genau. Oh ja. Dr. Kawashima lässt grüßen. Ja. Dr. Genau, es gibt eine Line von Eye-Piercings dann. Es gibt Ohrringe, es gibt Nasenstub. So wie dieses Bluetooth-Tattoo. Mhm. Zungenpiercing von. Oder ein Bildschirm direkt auf deinem Finger. Ja. Super Idee. Ja. Das sind so die 2 Rumors, oder? Mehr. Stimmt. Mehr Rumors haben wir gerade nicht. Schade eigentlich. Aber wie mehr Rumors? Was soll denn noch alles kommen? Was haben wir denn? Ist übernächste Woche. Übernächste Woche Dienstag. Es kommen iOS-Devices in 10 neuen Größen. Juhu. Yay. Ja. Du bist schon sehr in der Entwicklersicht gefangen. Nein, ich bin in der... du offensichtlich nicht mehr. Ich bin in der Sprite-Kit-Sicht gefangen. Weil nämlich all diese tollen, du kannst alles automatisch layouten, Methoden in SpriteKit einfach nicht vorhanden sind. Das heißt, das wird, ja, gut. Also kein Urlaub im September mehr. Ich bin gespannt. Gab es nicht auch wieder Gerüchte über ein Patent mit Haptik? Ja, das hat Martin rumgeschickt. Echt? Ja, es gab irgendwie auch auf MacRumors letztens wieder ein Patent von 2011 oder so von Apple, das jetzt irgendwie tatsächlich mal öffentlich wurde, indem sie so einen Bildschirm, der auch Force-Feedback geben kann, ersinnen. Boah, also schick. Freust du dich dann oder muss man auch unterstützen, das stimmt. Ja. Ja. Am besten wäre eigentlich so ein iPad, das man in die Länge ziehen kann, so ein elastisches iPad. Das kann man sich hier so ziehen und dann ist es doppelt so breit und dann muss die UI natürlich auch doppelt so breit sein und wenn das loslässt, dann schnallst es so zurück. So. Ja. Tja. Ja, dann gibt es immer noch so Pflaster. Ja, stimmt. Du lachst so, als wüsstest du was. Aber was ich von der Haptik her ganz interessant fand, war irgendwie diesen iPhone 6 Mockup oder was auch immer, wo praktisch so ein bisschen gebeselter Rand oben ist, wo das Glas so rund anfängt, außenrum. Da habe ich die Vorstellung, dass ich das cool anfühlen könnte, wenn das wirklich kommt. Ich bin ja mal gespannt, was da an iPhone-Sachen passiert und ob ich mich dafür dann noch begeistern kann. Momentan bin ich so in einem Meh gefangen. In einem Meh? Echt? Ja. Dein iPhone? Weißt du, aus Consumer-Sicht ist das ja auch viel schöner. Da kannst du dann dir die neuen Geräte angucken und kannst sagen, das hole ich mir und das hole ich mir. Aber als Entwickler musst du dir ja alles irgendwie reinziehen. Ja. Ich weiß. Und also jetzt ist übrigens wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo du alle Formfaktorgrößen von den Geräten brauchst als Entwickler, weil du musst ja Videos davon machen, die du in den App Store hochlädst. Die darfst du nur vom Gerät capturen, nicht vom Simulator. Ich verstehe. Ja, die Frage ist dann sowieso, gerade wenn die Videos jetzt mit dem Store kommen, aber die Geräte auch nur gleichzeitig, dann kannst du ja gar nicht auf dem neuen Formfaktor die Videos machen. Und Henne-Ei-Problem. Oh ja. Eieieiei, ich verstehe. Ach ja. Seufzt. Ja, aber an sich jedes Gerät, du brauchst kein kurzes Gerät mehr, weil die kurzen Geräte sind mit dem iPhone 4S. Ich weiß gar nicht, ob sie vom... Das iPhone 4S ist noch da, gell? Ja, ist noch da. Keine kurzen Nicht-Retina-Geräte brauchst du mehr. Ja. Das 4S hätten sie eigentlich auch in der Videoproduktion auch. Woher weißt du, dass das bleibt? Das ist so angekündigt worden, welche Dinge sie in iOS 8 abschneiden. Mhm. Ja, aber das heißt ja nicht, dass... Ja, Unterstützung, es ging hier nur so um. Ja, ich dachte das eigentlich, dass du hingehst, nicht wir müssen die Dinger haben, sondern jetzt muss man wirklich sämtliche Auflösungen unterstützen, die es jemals irgendwie gab. Und das stimmt ja nicht ganz. Non-Retina. Nee. Non-Retina kurz fällt raus. Schon immerhin, länger. Ja. Aber das wäre ja in Sachen Video vergleichsweise einfach gewesen. Ja. Ach so. Puh, ja, schwierig. Kommen denn neue Touches auch? Oder ist der Touch jetzt endgültig tot? Der hat jetzt einen kleinen Bump bekommen, deswegen glaube ich nicht, dass der Touch jetzt gleich kommt. Weil ich war ja jetzt schon überrascht, wie wenig Menschen Touches haben. Wenn ich mir so die Rules-Zahlen angucke. Zumindest wie wenig Menschen auf ihren iPod Touches Rules kaufen. Ja, also im Vergleich, und es war halt so viel weniger, dass es, also ich hätte eine ganz andere Größenordnung gedacht. Aber es ist wirklich die Frage, wer, was die Altersgruppe ist, die einen iPod Touch hat. Mhm. Also ich kann mir schon wirklich vorstellen, wie es, glaube ich, auch so im Büro ein bisschen die Spekulation war, dass es halt wirklich die ganz Jungen sind mittlerweile, die einen iPod Touch bekommen und dass die Kinder ab 12 sowieso ein Handy haben. Und ja. Das hat sich total verändert. Das war bei der Einführung des iPod Touches waren das nämlich die Jugendlichen, die einen iPod Touch hatten. Und jetzt kriegen sie, glaube ich, ein Handy so in der Größenordnung dann. Und dann, also auch bei mir in der Familie ist eher so, geht es eher dann Richtung gleich irgendeine Form ein iPhone, weil der Telefonvertrag kostet nicht so viel mehr und in ein, zwei Jahren wird man es eh machen und tracken kann man sie dann auch noch und so. Also so Elterngedanken halt. Ja, und das der Weiterreichgedanke. Das ist halt jetzt mittlerweile so weit, dass es Altgeräte gibt, die man den Kindern geben kann. Gerade jetzt kommen die Neuen, kauft man sich selber die Neuen, die Alten. Jetzt die Frage, ob die Fingerabdrucksensoren mit Kinderfingern gut funktionieren. No. Nun ja, an dieser Stelle genug spekuliert über Dinge, die passieren. Das werden wir in zwei Wochen ja sehen. Einen Claim gibt es aber noch nicht. Der sickert ja auch immer vorher durch. Ich glaube, die Einladungen sind noch nicht geleakt. Insofern gibt es auch noch keine... Dings. Watch our new product. Okay. Only time will tell. Timeless. Ihr könntet da anfangen, die One-Liner schreiben. Ja. Join us for a timeless presentation. Einfach nur ausgeschrieben. Join us at 9 p.m. o'clock oder so. Also a.m. Ja. Hust. Sehen wir mal. O-Clock wäre natürlich auch eine fies. So, the I-Prefix is deprecated. No. Genau. Die O-Clock. O-Pad, O-Mac. It's six. O-Captain. O-Phone. Six-a-phone. It's a six-a-phone. Da werde ich so sixer von. Okay. Nun ja, genug gelacht, zurück zu einem ernsten Thema aus der Gaming-Szene. Tobi, du hast es aufgeschrieben. Es geht um Authentizität und es geht um Voreingenommenheit und es geht um Klüngelei und es geht um Patreon. Und ausgelöst von ein bisschen Querelen um, wie unabhängig sind Reporter und wie sehr dürfen die sich beeinflussen lassen. Da ist ja letzte Woche gab's um Zoe Quinn viel Ärger, weil der von irgendwelchen Trotteln vorgeworfen wurde. Sie hat versucht, Reviews zu beeinflussen auf unlautere Art und Weise. Und auf dieser Welle gibt es halt jetzt irgendwie eine Diskussion um journalistische Ethik und was ist Voreingenommenheit. Und irgendwer ist drauf gekommen, wenn jemand auf Patreon jemand unterstützt, ein Journalist, und dann auch noch ein Review über das, was der macht, ein Spiel, das diese Person macht, schreibt, dann ist der ja voreingenommen. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil, ja, voreingenommen, klar. Meinetwegen, aber wenn jemand Sachen gut findet, dann ist der halt voreingenommen. Also Kotaku ist ja jetzt mittlerweile so weit gegangen, zu sagen, die Reporter dürfen überhaupt nicht mehr über Patreons schreiben, die sie unterstützen. Und umgekehrt, Patreons, über die sie schreiben, werden geixt, werden die Contributions zurückgeholt. Ja, bei Polygon ist das irgendwie so gelaufen, dass man irgendwie es auf jeden Fall in eine Byline schreiben muss, so von wegen Disclaimer, der Autor unterstützt diesen Patreon, bla bla bla. Ich finde, also gerade die Nummer bei Kotaku finde ich in höchstem Maße nicht nachvollziehbar. Was mich an der Sache ganz grundsätzlich aufregt, ist, wo es herkommt und was der Anlass dafür ist, weil das wirklich ein so dermaßen konstruierter Unsinn ist. Es kommt alles aus dieser Zoe Quinn-Nummer, wo, also das ist sowieso das Allerhöchste, dass da einem Typen vorgeworfen wird, er hätte seine journalistische Integrität verletzt, durch ein imaginäres Review, das es nie gab. Er hat über das Spiel einmal geschrieben, bevor er Zoe Quinn kannte. So, das ist alles, was es da gibt. So, diesen Typen wird das vorgeworfen. Interessante Side Note, er wird aber überhaupt nicht dafür irgendwie belangt, sondern Zoe Quinn wird dafür fertig gemacht. So viel zum Thema, es geht nicht um Sexismus. Und jetzt gibt es irgendwie diesen 4chan-Reddit-Mob, der irgendwie der ganzen Gaming-Journalisten-Szene vorwirft, sie werden irgendwie voreingenommen gegenüber Indie-Titeln, weil Zoe Quinn. Ja. Und aus diesem, also auf diese Forderungen in dem Maße zu reagieren, wie es Kotaku tut, finde ich einfach nur eklig. Es ist unglaublich. Was mich so aufregt, ist, dass die dadurch legitimieren die einen Teil von diesem Scheiß und von diesem Harassment, das da passiert, weil sie sagen, ja, da sind ja auch gute Punkte aufgebracht worden. Das heißt, es hatte auch einen guten Nebeneffekt. Und meine Meinung dazu ist halt totaler Bullshit. Journalistische Integrität ist, ich berichte nicht positiv über was, wo ich Aktien habe. Ich schreibe nicht, Apple bringt morgen die tolle iWatch her, damit ich morgen meine Aktien mit 200% Gewinn verkaufen kann. Und nicht, ich habe von jemand ein Produkt gekauft und schreibe gut über das Produkt. Weil es gibt so viele Games-Journalisten, die sich ihre Games selber kaufen. Sind die dann auch befangen, weil die dem Entwickler Geld geben? Also ist das so, sind Journalisten, die Spiele geschenkt bekommen, wenige befangen? So, ja. Also, ja, das ist irgendwie falsch rum. Also gerade wenn man, ich meine, wir machen das ja inzwischen nicht mehr, aber wir sind ja schon früher auch auf so Presseevents und so weiter gegangen. Ja. Und da wirst du ja auch, da wird ja auch der Arsch geleckt, so, um es mal blöd zu sagen. Also das, hä? Dürfen die dann nicht mehr auf die Presse-Events, weil sie da Schnittchen bekommen? Nein, so. Aber das sind ja die guten Spiele. Das sind ja die AAA-Titel, in denen gut viel geschossen wird. Nein, aber ich bin Das sind die traditionellen Videospiele, die müssen weiterleben. Und die Indie-Spiele, diese Nicht-Spiele, wo man irgendwie nur durch ein Haus läuft und irgendwie so Social Justice Warrior-Unsinn erzählt bekommt, die müssen sterben. Nein, die dürfen nicht mehr über Spiele auf der Gamescom berichten, wenn sie die Eintrittskarte bezahlt haben. Nur wenn sie die kostenlos gekriegt haben. Aber mal Polemik beiseite. Ich find eigentlich so zu deinem Punkt die Geschichte echt wichtig, dass diese Überreaktion jetzt diesen perfiden Nebeneffekt hat, da irgendwie Dinge zu legitimieren und rechtfertigen und einen Aufschluss was zu machen, was keiner war. Ja, das, okay, da gibt's ein Problem. Ach, wieso? Ach, da, okay, ja, das ist total, das, ich finde es super perfide auch, ja, weil ja. Unter diesem so, ja, wir wollen ja, dass das alles ein bisschen sauberer läuft, ja, ist immer so die Gegenaussage getroffen, auch wenn es logisch nicht ganz stimmt, aber im Kopf ist, da ist irgendwas krumm gelaufen, da ist was schief gelaufen, da muss was korrigiert werden, die ist doch bestimmt eine, das ist doch ganz, ganz fies, hat die da Scheiße gebaut, ja, hat die da Journalismus beschissen, und das ist halt einfach nicht der Fall, deshalb finde ich es auch gut, dass es ja explizit nochmal erwähnt wird. Ich meine, wenn man sich den Gaming-Journalismus anguckt, also einerseits sollte man sowieso nochmal unterscheiden zwischen irgendwie Gaming-Journalismus, der sich ja im Wesentlichen mit Kritiken und irgendwie Enthusiast-Press quasi beschäftigt, und irgendwie Watergate. Da gibt es schon noch eine Abwägung. So, das ist irgendwie nicht wirklich das Gleiche. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wenn ich einen Press-Release raushaue an die 100 oder 200 Gaming-Blogs, die ich damit beschieße, wenn wir was Neues releasen, wie viele Antworten ich da zurückbekomme mit: Ja, ich kann es dir nicht versprechen, aber guck doch mal hier unsere Anzeigenpreise, dann können wir vielleicht ein bisschen schneller euer Review machen. Hint, hint. So, das ist doch wirklich Scheiße, die passiert. Das ist irgendwie ein Problem. Das ist irgendwie nicht journalistisch. Ja, die Seite ist auch schon immer ein Problem in allen Geschichten. Also auch die ganze Tech schreibe, lebt ja auch von den Anzeigen, ist ja auch ein schwieriger Markt und so. Ja. Aber dass sie da unbefangen werden, komplett, ist halt, der Teil ist nicht so. Ja, und das ist eine ganz andere Kohlengrößenordnung. Ja, da ist nicht, weil jetzt jemand jetzt mal einen Kickstarter oder einen Patreon unterstützt hat, muss es auch hochhypen, weil er dann irgendwie Investment zurückkriegt oder was. Ja. Und das sind nicht nur irgendwelche hergelaufenen Tumblr-Blogs, die das machen. Das sind wirklich größere Gaming-Blogs, die das nach außen so als Reviews verkaufen. Und das ist auch nichts, was irgendwie jetzt weniger wäre oder irgendwie was nur kleine betrifft. Native Advertising ist was man heutzutage überall um die Ohren gehauen bekommt und was immer mehr wird. Großartig, John Oliver verlinken hier, hätte ich was gesagt. Aber Native Advertising, John Oliver in Google eingeben, langt auch schon. Ja. Das auch Augen öffnend, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat, ja. Und es hat damals schon, also weiß nicht, vor 8 Jahren habe ich mich mal damit beschäftigt, weil ein Bekannter, die Frau von einem Bekannten von mir hat eben so in so einer Advertising-Firma gearbeitet, und die Menge an Umsatz, die sie durch platzierte Artikel gemacht haben in dem Fall der Tech-Branche, zu eben neuen Produkten von Maus XY und wie auch immer, die hat mich echt so da habe ich gedacht, okay, das passiert jetzt schon. Damals war das schon nicht neu. Ja, war schon so das, was standardmäßig passiert. Dass echt die Agenturen die Artikel schreiben und sie dann über als freier Schreiber für seriöse Magazine praktisch platzieren. Also noch schlimmer. Mittlerweile ist das halt embedded. Genau. Mittlerweile haben halt die großen Publikationen, gerade Gawker und Co., wirklich so diesen Punkt so, du kannst Werbung bei uns schalten oder du kannst native advertisen, das heißt, du gibst uns einen Artikel, wir schreiben den. Also wir tun so, als wäre von uns. Genau, also wir haben es einfach wahrscheinlich das selber übernommen an der Stelle, und dann fühlen sie sich auch noch ein bisschen besser, weil es halt gelabelt ist jetzt mit einem kleinen Hint irgendwo, wobei man das auf den Webseiten und auf den Publikationen ja eh nicht mehr versteht, was jetzt Werbung ist und was nicht. Es gibt ja Browser-Plugins mittlerweile, die einen großen roten Balken einblenden, wenn sie irgendwie den kleinen Hinweis für native advertising irgendwo finden oder wenn es irgendwo im Link versteckt ist. Ja. Und wäre man jetzt gehässig, dann könnte man sagen, es passt jetzt so Firmen wie Kotaku und Polygon, die Werbung schalten, ganz gut, wenn der Vorwurf der Voreingenommenheit auf die individuellen Autoren dann fällt und nicht auf das System und die Firma, die dahinter steht, die Kohle damit macht. Es ist halt vor allem perfide, weil diese ganze Strategie halt auf Indie-Developer zielt. Und auf diejenigen, die versuchen, das Medium irgendwie mit Spielen woanders hinzutragen als der tausendste EA Tralala 2015 Iteration von immer dem gleichen Mist. Und wenn man ehrlich ist, so viel Einfluss hätte ich da an der Stelle auch wieder gar nicht. Also wenn du halt Kohle und Viehspiele im Hintergrund hast, also viel mehr Möglichkeit, in irgendeiner Form diese Beeinflussung auszuüben. Also rein von, wenn man einfach mal vernünftig drüber nachdenkt, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ja. So. Punkt. So. Ja. Amazon kauft Twitch. Ja, super. Ja. Du bist der einzige Twitch-Nutzer hier. Insofern. Ja, ich Google hat ja ich schon dachte lange. Erst, ich habe mich verlesen. Nein, ich habe erst gedacht, ich habe mich verdacht und Amazon wollte schon immer Twitch kaufen und nicht Google, aber ja. Ihr wart schon immer im Krieg mit, nee, lassen wir das. Jetzt verstehe ich aber auch, dass sie versucht haben, Twitch kaputt zu machen. Kommt doch nicht mit schnell, Kultur bevor sie es verkaufen. Weil es ja blöd, wenn es jemand dann hat. Nein, du musst halt gewisse Voraussetzungen erfüllen, wenn du von was gekauft werden willst. Und da müssen halt quasi deine Bücher in Ordnung sein. So, sozusagen, auch auf dieser Ebene. Ja. Ja, aber eigentlich war ja Google im Gespräch. Mhm. Aber war dann wohl doch nichts. Also so sehr, dass irgendwie alle gesagt haben, das ist, der Deal ist so gut wie fertig. Und dann plötzlich Amazon. Ja, es begründet sich wohl irgendwie alles nur auf einen Artikel, der diesen Google-Rumor gestreut hat und alle haben davon abgeschrieben. Moment. Wenn ich jetzt Twitch an Amazon verkaufen wollen würde. Nein, ja. Aber ist es für uns vielleicht besser, wenn Amazon es hat, weil dann auch in Deutschland was zu sehen ist? Weil Amazon da nicht wie Google alles aussperrt? Ich bin da ambivalent. Also ich weiß nicht, was mit der YouTube-Integration von Twitch passiert, weil die ist wirklich angenehm. Ja. Du hast also One-Click-Export auf YouTube und dann liegt es da und ist gut. Ob das noch geht, ob es noch einen alternativen Video-Streaming-Service dann von Amazon gibt, der gleichwertig wird. Andererseits, warum nicht? Ist es so schlimm, wenn YouTube Konkurrenz bekommt? Das Ding ist halt, also ich fände es halt einen großen Verlust für mich, wenn ich jetzt nicht mehr auf YouTube exporten könnte. Und das ist für mich jetzt eine reelle Gefahr, weil das ist halt die Konkurrenz. Und warum sollte man der Konkurrenz den Content geben? Auf der anderen Seite, wenn du sagst, hier, da sind wir ja auf der sicheren Seite jetzt, weil dann sperrt Google den Zugang nicht, wie es bei YouTube halt ist, mit GEMA und so, hilft halt nichts, weil Twitch jetzt ja selber dieses Musik-Fingerprinting schon hat und Videos schon muted. Insofern ja, Mist. Schon zu spät. Ja. Also man könnte ja so ein bisschen hoffen, aber dass Amazon halt wirklich auch so ein YouTube Derivaten machen will und das halt so ein Einstieg in die Richtung ist, weil neben den anderen Medien und dass es halt doch noch eine zweite Plattform gibt danach, weil irgendwie so, bis auf MyVideo und so scheiße, es gibt ja keine Konkurrenz zu dem, was YouTube so an Self-Publishing-Content macht. Ja, Vimeo ist zu artsy, da darf man immer nicht drauf, wenn man nur so das ist ja mittlerweile auch relativ wurscht. Ja? Ja. Ja gut, aber ist schon vorbei. Vimeo hat das Label schon, so das geht dann nicht mehr zurück. Und ich hätte eigentlich schon gerne noch so eine zweite Plattform so an der Stelle. So ganz persönlich, aus persönlichem Interesse, die auch dann überall unterstützt wird, weil im Moment ist halt echt so, geht eigentlich YouTube und dann alle anderen sind geschlossen. Also was ich in Facebook-Videos kriege, die halt nur auf Facebook anguckbar sind, wo ich mir denke, geht's noch? Ist auch schon irre. Also und die Gefahr sehe ich bei Amazon zumindest nicht. Vielleicht nur mit Prime-Account dann, aber. Nun ja, nun denn. Mal gucken, wo sich das alles hinbewegt. Es gibt ja jetzt schon erste Twitch-Konkurrenten, die dann irgendwie auch von größeren Nutzern bestreamt werden. Notch hat jetzt irgendwie, der benutzt jetzt irgendwie Hitbox TV, das ist so ein russisches Startup, glaube ich. Ja, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber noch ganz kurz zu Amazon. Das Fire Phone scheint ja nicht so zu laufen. Ach ja, stimmt, es gibt Fire Phone auch noch. Ja, das war das mit dem Perspektivending. Das mit dem Perspektivending und so weiter. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist das erste irgendwie, wo Zahlen rausgekommen. Es verkauft sich nicht so besonders gut. Wer hätte es gedacht? Ja, selbst ich hatte es schon vergessen. Aber es hat auch so Motion Sickness eingebaut. Ja, super. Ist auch super. Super. Was? Ach, das? Ja. Das Lustige ist, ich kann mich irgendwie nur noch, also das hat für mich in der Marketingkampagne so gut funktioniert, dass ich nur dieses Video im Kopf habe, wo man das Telefon nicht sieht. Und darüber hinaus habe ich nichts mehr in Erinnerung. Nothing. Nun ja. Ich war jedenfalls aus dem verlinkten Artikel noch ganz kurz total überrascht, wie Amazon in der Richtung schon am Einkaufen und am Aufrüsten ist. Also so eine Designerin von Portal, ein Spielestudio, also die sind, also, ja, Kim Swift ist ja schon, haben wir irgendwie auch schon in der Sendung gehabt, dass die jetzt zu Amazon Games Studios gewechselt hat. Ja, bei mir, mir fällt es gerade irgendwie wie Schuppen von den, bei mir fügt sich gerade alles zusammen zu einem Puzzle. Das ist davor so unter meinem Radar durchgeflutscht. Hm. Oh. Ja, aus der Kategorie Web Services mit Tw. Twitter hat auch neue Features. Nämlich, man kann sich jetzt die Twitter Analytics auch als Normalsterblicher angucken. Oder Normalsterbliche. Das geht unter der URL analytics.twitter.com. Da kann man sich einmal einloggen. Ab da zählt es dann quasi. Und dann kann man gucken, wenn man was twittert, wie hoch dein Engagement ist und dieser ganze Unsinn. Was für ein Unsinn ist es denn so? Ist es neu? Naja, so Analytics gibt es schon länger für Twitter. Twitch hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber dass es offen ist für alle, ist, glaube ich, seit gestern neu. Naja, also da wird halt im Wesentlichen gezählt, wie oft wird das gefafft, wie oft gibt es da Antworten drauf, wie viele Leute klicken auf deine Links, sofern du es mit Twitter-Cards machst. Und ja, das wird dann da aufgelistet und dann kannst du dich voll SEO optimieren selbst. Aber die haben die Daten eh, oder? Oder fangen die erst an, die Daten? Nee, die Daten sind so oder so da. Also guckst schon, du kannst schon fürs letzte Jahr oder so auch dann nachgucken. Also das ist in der Tat dann so, dass du nur ab dem ersten Einloggen die Engagement-Zahlen angezeigt bekommst. Um dir das zu vermitteln, dass wir die Daten ja erst jetzt, wo du es willst, erheben, oder? Als ob. Ja, aber du kannst zum Beispiel auch deine Follower-Entwicklung angucken. Du kannst schauen, wo deine Follower herkommen, aus welchem Land und wie die Geschlechterverteilung ist. Also da gibt es auch mehr Statistik noch so zur irgendwie persönlichen Selbstoptimierung auf Twitter. Oh ja, das ist bei mir sehr peinlich, die Geschlechterverteilung. Ja, nicht so peinlich wie bei mir wahrscheinlich. Ich habe 8% weibliche Follower. Oh, das kann ich, glaube ich, unterbieten, oder? Nee, wir sind da gleich auf. Ja. Oh, Followers, okay, schlimm. Moment. Mein Ami-Account oder mein alter Ding-Account hat Gender 96% Male. Oh, you win. 4% Ding. Naja, the Malest Followers. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Gewinn ist. wie viele Folgende aus Amerika hast du denn mit deinem Amerika-Account? Das ist im Moment, Location ist alles Deutschland. Top Cities, wie geht denn das hier? Location hier ist USA, ist so 8%. 8%. Deutschland ist wirklich, ich meine, das ist ja, ich habe eh nur deutsche Dinge. Das mit Amerika hat nie so geklappt. Das mit Amerika ist dann eher so die Tech-Community und die iOS-Entwickler und so. Ja, vielleicht klappt das jetzt dann besser. Mal sehen. Wenn du nicht mehr twittern darfst. Eben, ich wollte gerade sagen. Ja, darf ich nur noch irgendwie über so belangloses Zeug. Ja. So wie Twitter eigentlich gehört. Wie excited du über Apple bist oder so. Ja, sehr excited. Immer sehr excited. Ich muss ja schon einstimmen. Mhm. Ich bin ja eigentlich Grumpy German. Ja. Mal gucken. Oh, Grumpy German, das wäre mein Arbeitstitel. Sehr schön. Du kannst auch auf der Visitenkarte noch aussuchen? Weiß ich nicht, ob das noch geht. Also ich habe jetzt von Sophia dazu nichts gehört. Aber, also ich erwarte, dass ich demnächst von dir eine Visitenkarte bekomme, wo Grumpy German als Berufsbezeichnung draufsteht. Alles andere ist nicht akzeptabel. Okay, ich versuch's mal, wenn es die noch gibt. Visitenkarte. Ich habe eh keinen Außenkontakt, vielleicht kriege ich auch gar keine. Nun ja. Kommen wir an dieser Stelle zum Konsum? Ja, und zwar ganz kurz, weil es nicht in der Agenda steht. Nee. Dr. Who läuft wieder. Ah. Ja, ja. Und zwar auch in iTunes. Ja, und auch im Kino. Ich war im Kino sogar. Ich war im Kino, ganz spontan. Ich habe es vergessen gehabt. Und dann gab es noch Karten. Du warst sogar, zufällig mal im Kino. Es war sogar halb leer. Ich war gerade im Kino und dann kam Dr. Who. Dann habe ich gesagt, Doktor. Ja. Ich mochte. Spoilern will ich nicht, aber ich mochte. Also ich mag den neuen Doktor. Ich mochte die erste Folge so mittel. Also fühlte sich so ein bisschen uninspiriert an. Sie hat sich positiv abgehoben im Vergleich zur letzten Folge. Gut, sehe ich nicht so. Die Weihnachtsfolge meinst du? Welche letzte Folge meinst du? Die Weihnachtsfolge. Ja, die Weihnachtsfolge fand ich auch so. Die fand ich gut. So. Echt gut gleich? Ja. Oh, geht. Das ist, ansonsten, es war ein bisschen verwirrend, aber ich mag Mr. Capaldi sehr gerne. Ja, der macht einen guten Eindruck. Ja. Jo. So viel dazu. So viel dazu. Und wo wir schon bei Zeitreisen sind, großartige Überleitung, kommen wir zu Hyperlapse. Hyperlapse ist eine App von Instagram. Meine Assoziationen zu diesem Begriff sind ganz, ganz Mach weiter. Hyperlapse. Ja, es gibt so ein... Du meinst sowas wie ein Prolapse. Es müsste okay. dann noch bezahlt werden. Und das dann noch so Pro und Hyper, so eine Steigerung. Komplett Inside Out sozusagen. Nee, lassen wir an dieser Stelle den Dominik seine Fantasie und beschäftigen uns mit der Realität. Nämlich, es gibt eine App von Instagram. Ist eine eigene App. Mit der kann man, wie beschreibt man das? Also Zeitrafferaufnahmen machen, aber das nennt sich jetzt neumodisch schick Hyperlapse, weil da auch noch Motion-Stabilisierung drin ist und das irgendwie so schön butterweich hingerendert wird, dass es irgendwie cool aussieht. Also ich habe erst vor kurzem den Begriff zum ersten Mal gehört, wie irgendwie so von Microsoft Research was verlinkt wurde. Ich glaube vom Gruber, das irgendwas irgendwie dann so all over the place, aber es war halt wirklich eben schick diese Kombination aus, ich mache jetzt einen Zeitraffer und stabilisiere es so, dass es auch Spaß macht, weil wenn man Zeitraffer macht, ist es oft so, dass die Kamera, also in Bewegung vor allem, dass die Kamera halt nicht stabil ist. Weil wenn das jetzt irgendwie am Helm vom Fahrradfahrer oder irgendwie aus dem Auto raus, dann hast du halt einfach so viel Shake, den du durch das Zeitraffertum extrem potenzierst. Und irgendwie ist Hyperlapse wohl der Begriff dafür, vielleicht auch wirklich da in der entsprechenden Forschung auch, um eben daraus ein stabiles Bild zu machen. Ja. Ja, also den Begriff gibt es auch schon länger, auch schon in Videoproduktionskreisen. Mhm. Aber das ist halt jetzt irgendwie gerade der en vogue, das auf dem Telefon auch machen zu können. Und das ist in der Tat sehr schön. Ich bin vorher schon mal durchs Büro gelaufen mit der App und habe so ein bisschen einen Walkthrough irgendwie gehyperlapsed. Und das sieht schon sehr gut aus. Also das macht schon so eine professionelle Kamerafahrt-Feeling irgendwie so ein bisschen. Mhm. Cool. Ja, schick. Also ich habe jetzt keinen Vergleich. Also die App macht auch keinen anderen Vergleich. Also da kommt halt das Video raus, das rauskommt. Was ein bisschen schräg ist, weil dann weiß man halt nicht mehr, wie wackelig es war. Das iPhone selber macht ja auch so ein bisschen Bildstabilisierung, was wahrscheinlich auch nicht schadet. Die Frage ist, ob die das mitbekommen an der Stelle schon. Je nachdem, wie sie es abgreifen, wahrscheinlich weiß man gar nicht, ob oder ob nicht. Weil sie werden wahrscheinlich auch weniger Frames aufnehmen. Weil kann man 1:1 einstellen auch vom Video oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es ist 2x, das ist das Minimum, aber ich kann mich täuschen. Ja, ich finde es auf alle Fälle interessant, so mal sowas zu machen. Ja, sieht toll aus. Ich hoffe, man wird sich jetzt daran nicht so satt sehen wie an Tilt-Shift zum Beispiel. Weil an sich gefällt mir diese Art von Aufnahme sehr. Man sieht das ja in Dokus auch oft, so als B-Roll. Und das möchte ich jetzt nicht so kaputt geixt haben wie Tilt Shift. Wobei, also die Zeitlupe vom iPhone ist ja auch nicht irgendwie. Stimmt, das hat auch niemand benutzt. Nee. Also gibt es ganz wenige. Ja. Und hier ist was faul. Ich habe nur 3% weibliche Follower auf meinem deutschen Account und ich habe ja mal dieses eine Ding benutzt, was da im Netz rumdreht, da war das alles viel besser. Tweet you. Oder sie sind mir alle entfolgt jetzt, keine Wahrscheinlich. Ahnung. Wahrscheinlich. Nun ja, Bioshock iOS. Bildstabilisierung ist so krass. Ja. Wir hatten, glaube ich, das schon mal kurz angesprochen in einer älteren Folge, dass es Bioshock tatsächlich für iOS-Geräte geben würde bald. Dieses bald ist gestern und ich habe mir das mal angeguckt. Und meine Gefühle dazu sind jetzt eher gemischt. Oh. Ja, also es ist grafisch jetzt nicht so hübsch, wie es sein könnte. Ist so es iPad meinem, only? Oder? Es ist iPad und iPhone. Es ist iPad und iPhone und auf dem iPhone ist es hässlicher als auf dem iPad. Habe ich vorher auch nochmal verifiziert, weil ich habe es jetzt auch dann nochmal geshoppt, weil ich habe A, einen Made-for-iPhone-Controller, den kann man dann macht es auch wirklich Spaß, glaube ich, so. Aber ich muss auch sagen, in beiden ist es, die Auflösung ist relativ gering. Also man sieht halt schon echt sehr, sehr viel Treppenartefakte und so. Ich weiß gar nicht mehr, ich meine, der Titel ist jetzt auch schon alt, aber ist eigentlich die erste Xbox, also die Xbox 360 war es, oder? Ja. Also da, der gäbe schon mehr her. Und auf den Geräten geht auch mehr. Also man hat nicht so diesen Wow-Effekt, sondern es ist schon eher so, okay, es läuft drauf. Ja. Ja. Also nicht nur die Auflösung ist halt irgendwie suboptimal, also die interne, die dann hochskaliert wird, sondern auch die Effekte sind irgendwie so ein bisschen underwhelming. Also wenn ich mir so die Anfangsszene ins Gedächtnis zurückrufe, wo man da mit dem U-Boot nach Rapture runtertaucht, da gab es halt wesentlich mehr und schönere Effekte so in der Xbox-Version, als es jetzt hier auf iOS hast. Und das liegt nicht daran, als dass es die Geräte nicht können würden. Und sie haben ja auch die Geräteklassen soweit schon eingeschränkt, dass du sowieso nur aktuelle Geräte unterstützt hast. Also da wäre mehr gegangen. Vielleicht hängt das ein bisschen an der Zweitverwertung. Also einfach, dass es eine Zweitverwertung ist. Die haben halt die IP genommen. Solange das ganze Grafikgedöns runtergeschraubt, bis es auf iPad, iPhone flüssig läuft und das dann in den App Store geschmissen. Also denke ich mir auch. Also es gibt bessere, also von der Grafikqualität her bessere Ego-Shooter-artige Dinge auf den Geräten schon. Also die sind halt dann vom Style her ein bisschen schlechter, aber so auf alle Fälle technisch besser. Das wäre schon alles theoretisch gegangen, praktisch, ob sich der Port so lohnt insgesamt. Also ich kann die Entscheidung verstehen, man kann es spielen drauf, aber wenn ihr eine Xbox habt, dann spielt es halt nochmal auf der Xbox. Ja, ansonsten kann man sich das auf iOS auch anschauen, glaube ich. Also es ist jetzt irgendwie auch nichts, wo ich sage, so hundertprozentig abraten würde ich auch nicht davon, weil es ist irgendwie, es ist halt Bioshock auf dem iPad, das hat durchaus auch Novelty-Wert sozusagen und man kann es auch selbst ohne Controller halbwegs okay spielen. Es ist halt so ein bisschen so fummelig, aber das sind Shooter auf Touchgeräten und es ist halt Bioshock. Also das ist halt, das spricht halt im Wesentlichen dafür. Ja. Was mich an der Stelle am meisten genervt hat, interessanterweise, ist, dass sie halt auch die UI-Elemente nicht voll aufgelöst haben. Sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone noch viel schlimmer. Also auf dem iPhone ist es richtig übel. Auf einmal sieht es so richtig übel aus und auf dem iPad ist es halt auch schon so ähnlich, wie es jetzt bei der Xbox war, wo, als das Menü nicht die 1080 mitgemacht hat, sondern auf 27 oder weniger gehangen ist. Ja. Das fällt einfach auf und damals noch nicht nervt. Also die Bedienung ist auch der Grund, warum ich es auf der Konsole zocken werde. Ja, ein Titel dahingehend, der sich auf Touchgeräten sehr zu Hause fühlt und der so ein bisschen an unsere Empfehlung vom letzten Mal anknüpft, nämlich Paco, ist ein Parksimulator. Das Ganze heißt No Brakes Valet. Und was du machst, ist, du parkst Autos auf einem Parkplatz. Und der Witz ist, manche davon haben Bremsen, manche nicht. Und du musst möglichst geordnet parken. So, es ist nicht einfach und es macht ziemlich viel Spaß. Ist so eine relativ simple Pixel-Grafik, ist ein Indie-Spiel, aber kann ich sehr empfehlen. Okay, im Verhältnis zu Parco jetzt irgendwie? Es nur weil auch auf dem Parkplatz. Ist halt auch Auto. Und hat der auch keine Bremsen ab und zu. Ja, ist halt auch Auto und Parco. Ich habe mir einen U-Bahn-Simulator aus Paris, einen Paris-U-Bahn-Simulator runtergeladen. Der ist total dämlich. Ein U-Bahn-Simulator? Ja. Musst du dann Gas geben? Ja, du musst Gas geben und bremsen, aber es ist alles total blöd gemacht. An dieser Stelle sei nochmal Danger de Go empfohlen, der U-Bahn-Simulator, mit dem man in Tokio fahren kann. Der tatsächlich so funktioniert, also zumindest in der aktuellen Version, dass man einfach nur ein Video abspielt und über die Geschwindigkeit, die Abspielgeschwindigkeit des Videos beeinflusst. Oh, geil, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich habe meinen Zivi in Gabersee gemacht und da war auch so die Teile des Deppal-Tests, wie er so schön heißt bei uns in Bayern, also die Fahrtüchtigkeit so schön, wo du dann so eine psychische Evaluierung machen musst und Reaktionsfähigkeit getestet wird, die hat stattgefunden auf einem Fahrsimulator, den die bekommen haben, der auf Laserdisc basiert hat, der Videos schneller oder langsamer abgespielt hat und überhaupt so auf dem technischen Stand von vor 10 Jahren war gefühlt, so wie der da... War das wirklich Laserdisc oder war das Philips Eye? Das war ein Laserdisc. Ich habe so wirklich so diese LP-großen Dinger. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht noch irgendwie so einen Dragon Age oder sowas immer besorge. Dragon's Lair. Das wäre irgendwie cool gewesen. Es ist auch ein Amiga gewesen da drin. Ja, also es war so ein Amiga mit diesem Mega-Laserdisc-Laufwerk. Und das, ich weiß nicht, den haben die dafür teuer Geld gekauft und dann wirklich auch benutzt. Also ich habe da so ein paar von diesen Abnahmen gemacht, die haben mir gedacht, also wer auf diesen Ding reagieren kann, der hat eh Glück gehabt. So. Also das ist so, oh, und das war dann. Wo wir an dieser Stelle schon komplett ins Gemüse abschweifen, sei noch kurz erwähnt, für Freunde von Robin Williams und Terry Gilliam, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, den Directors-Kommentar von der Laserdisc-Version von Terry Gilliam als MP3 ins Internet hochzuladen, weil den gibt es sonst nichts. Von Fisher King. Von Peter Fischer. Fisher King. Mhm. Oh, den muss ich irgendwann mal gucken. Den habe ich damals nicht, glaube ich, nicht appreciated. Richtig. Ja. Terry Gilliam. Irgendwas hört man. Oh, Terry, hat irgendjemand von euch den letzten Film von Terry Gilliam gesehen? Mit Zero Theorem? Zero Theorem, ja. Nein. Weil läuft der schon? Hab ich mir der ist schon vorbei. Der ist schon vorbei. Ich habe den nämlich. Ich habe den Trailer vor 2 Monaten angeguckt und dachte, oh, der kommt ja bald, aber dann. Ich dachte, der ist schon gelaufen. Ich hätte ihn mieten können. Der mit Christoph Waltz, oder? Ja, der mit Christoph Waltz. Und ich hätte wirklich so. Ich habe zumindest im iTunes. Im iTunes mit US-Account ist er vorbeigeschnallt. Und da hätte ich vielleicht. Ich dachte schon leihen können. Der Abend hat es aber dann nicht hergegeben und ich habe mir gedacht, so, aber vielleicht. Ja, sehr absurde Trailer. Ja, ich habe mich darauf verlassen, dass das Ding auf meinem Radar auftaucht, wenn es dann raus ist, weil ich habe irgendwie über einen anderen Monty Python, dem ich auf Twitter gefolgt habe, das mitgekriegt, aber. Idle, genau, Eric Idle hat das mal retweetet. Aber das war dann so. Vielleicht kann man es auch nur vorbestellen. Aber jetzt 2013 steht hier wirklich auch. Muss nicht heißen, dass er in Deutschland auch schon. Okay. Ich hatte noch Robocop. Ist mir nur aufgefallen, weil ich habe mir auch, wie es dann da im Weg war, oh, den wollte ich doch unbedingt sehen. So, das war so. Unbedingt hören sollte man, wenn man sich dann für noch mehr Spiele-News begeistert, als sie hier schon stattfinden, den großartigen Idle Thumbs Podcast. Idle Thumbs wird gemacht von im Wesentlichen 3 Herren von Camposanto und einer Dame von Polygon. Camposanto, die Firma, die gerade Firewatch macht und von Panic gepublished wird. Die Herren von Camposanto haben unter anderem auch zum Beispiel den Soundtrack, also einer davon hat den Soundtrack zu Gone Home gemacht und die waren früher auch bei Bioshock Infinite, glaube ich, mit drin. Und die erzählen viele tolle Sachen zu Videospielen und sind sehr sympathisch. Und in der aktuellen Folge geht es noch viel länger als bei uns um diesen ganzen Unsinn. Und das sind die mit den Furzgeräuschen, die ich vorher erwähnte. Okay. Sehr gut. Sollte man gehört haben. Sehr gut, freut mich. Kurzer Nachtrag, ich habe jetzt in der IMDb nachgeguckt. Er ist überall schon released, außer in Deutschland, 27. November 2014. Und in den United States kommt er nur übers Internet wohl. Deswegen ist er gerade in iTunes eben da so als Direkt-to-Internet-Geschichte oder so. Oder? Ja, nee, also Internet und Limited stand hier. Also wahrscheinlich ist es direkt nur ein digitaler Release und deshalb ist es so in mein Gesicht gesprungen. Ja, wahrscheinlich ist er einfach zu Gilliam für ein Public Release. Auf alle Fälle, aber 27. November ist in Deutschland, also wenn ihr es im Kino sehen wollt, wird es wahrscheinlich noch irgendwie möglich sein hier in München, glaube ich. So. Gut. 8-Bit Duffs. Ach, dann geht's ja eh gleich weiter mit mir. 8-Bit Duffs ist. 8-Bit Duffs ist eine lustige Geschichte, weil 8-Bit Duffs ist, glaube ich, gerade eben rausgekommen auch. Ist ein kleines Spielchen. Das ist so in der Gameboy-Optik, also so mit diesen verschiedenen Graustufen. Ist für iPad und iPhone. Ich habe gerade spontan kaufen geklickt. Ja. Vor allem ist es halt auch in der Gameboy-Optik, wie man es verklärt, nostalgisch erinnert. Genau, es ist auch so wieder so von wegen, halt wie alles zu clean, dann aber. Es ist genau die schöne Gameboy-Optik, also das ist hochgebracht. Das Spielprinzip selber ist so ein bisschen Flappy Bird-mäßig, also relativ fies. Und du bist so ein träumender, du bist so ein Typ mit Bauch und Nase, der eigentlich schläft. Und ein Typ mit Bauch und Nase. Little Nemo, der Meter hier. Und dann, aber im Schlaf fliegst du praktisch hier durch die Gegend und kannst einfach nur so ein bisschen gegen die Schwerkraft anwirken, indem du links oder rechts tappst. Und damit fliegst du praktisch ein bisschen, fliegst du durch die Gegend und du musst ins Ziel kommen und das schaffst du darüber, dass du eben nirgendwo anstößt und kannst auch noch so ein paar schöne Darfs eben so zusammen einsammeln. Du willst eigentlich alle Vögel einsammeln, da musst du nah genug dran vorbeifliegen, aber wenn du halt an die Wand fliegst, bist du halt tot. Ich finde es relativ hart, die Optik ist super, mit der Schwerkraftmechanik und dem Fliegen muss man so zurechtkommen, gerade wenn man so, wenn es schwieriger wird, dann hindernismäßig. Und ja, die Optik, also ich hätte noch gerne mehr Spiele in der Optik, und am besten auch auf dem iPad komplett mit voller Größe, aber dann so ganz klein fummelig, diese drei Graustufen-Dinger. Ich hatte vorher, als es aufgetaucht ist in unserer Agenda, schon überlegt, woher ich den Namen Nightrome kenne, was ja das Entwicklerstudio ist. Und das sind die auch Icebreakers gemacht haben. Ach, wirklich Icebreakers? Mhm. Das Original Icebreakers, nee. Ice Climbers heißt es. Du meinst was Ice Climbers? Icebreakers war das mit den Wikingern, wo man so Eisblöcke durchslicen muss. Ach, das? Ja, okay, das ist aber okay, das hätte ich jetzt nicht, aber bringe ich jetzt mit dem Titel nicht so in Verbindung. Nee, aber war auch nicht schlecht. Ja, war ganz nett. Ja. Okay. Schöne Geschichte, finde ich. Vor allem, wenn man diesen Gameboy-Style so verklärt hat. Ist gekauft. Ich hätte gern eigentlich von allen Gameboy-Spielen Remakes mit beliebig Scrolling und der Optik. Ja. Ich versuche ja gerade Super Mario Land irgendwie ordentlich zu emulieren, was irgendwie auch so eine Odyssee ist. Welches? Super Mario Land, Game Boy. Ja. Und ich will es halt nicht in Grünstufen spielen, sondern mit der coolen Palette. Und die coole Palette gab es halt nur für den Super Game Boy. Echt? Gab es die nicht für Game Boy Color? Dann Game Boy Color ist hässlich, weil da ist Mario Magenta. Das will man nicht. Okay, das will man nicht. So, und wenn man Mario Rot haben will, dann braucht man den Super Game Boy, was ja dieses Steck-In-Dings fürs SNES war. Mhm. Also da konntest du halt Game Boy-Spiele auf deinem SNES spielen. Aber es gibt keinen vernünftigen Super Game Boy-Emulator auf dem Mac. Es gibt nur Programme, die behaupten, sie könnten das, aber es gibt keins, das funktioniert. Und es gibt auch nicht für iOS für diese GBA und Game Boy Emulatoren, die alle jetzt inzwischen nicht mehr existieren, glaube ich, auf GitHub, weil Nintendo okay. Ich bin wirklich kurz davor, irgendwie in den Windows-Rechner per HDMI zu capturen, um dann Game Boy Emo zu streamen. Ach, für Windows gibt's den? Ja, für Windows gibt's da was. Ah, okay. Ja, aber das nur am Rande. Kommen wir zum letzten Thema, nämlich Alone. Forever Alone. Ja, es gibt mal wieder einen Titel, der heißt Alone. Punkt. Interessanterweise ist da im Namen mit drin eigentlich. Und der ist ein relativ schick gemachter, von links nach rechts fliege, weil ich den Dingen ausspiele. Es ist so ein schönes Parallax-Scrolling, relativ hart. Also der erste Spielmodi heißt Veteran. So. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will es einfacher, aber alles andere ist locked. Das heißt dann irgendwie Pro und dann Expert und dann noch Void. Und die Geschichte ist die, dein Raumschiff fliegt von links nach rechts und es ist so ein bisschen eine generierte Tunnellandschaft. Also von oben und unten hast du so Defender-mäßig, so, aber hochauflösend Wände und dann musst du ein bisschen rauf-runter lenken, indem du rauf-runter swipes, also indem du so deinen Finger da links gedrückt hältst und dann rauf-runter fährst. Er reagiert sehr, sehr schnell. Also das ist so, du musst nur so ein bisschen und alles ist sehr schnell und es ist ein bisschen... alles ein bisschen hart, aber super Optik, super Audio und das hat instant Spaß gemacht, ohne jetzt wirklich ganz lang gespielt zu haben. Also ich habe leider das erste noch nicht komplett geschafft, sondern nur 3000 Meter, ich übertreibe, 1600 von 4000 Metern, die ich bräuchte, um ins nächste zu kommen. So ein hartes Spiel mit schöner Optik, mit simplen Prinzip, also weich aus. So. Jetzt hast du endlich mal weich gesagt, nachdem du 15 Mal hart gesagt hast. Ja, genau. Hartes Spiel mit weicher Optik. Naja, das weich ist ausgesagt. Das ist schöne Dialektik, ich finde es gut. Mir fällt gerade ein, dass das habe ich natürlich auch wieder nicht auf die Agenda geschrieben, aber ich hatte letztens ein bisschen Sei Stars Matter gespielt. Hatte ich auch ein bisschen gespielt, können wir mal sagen. Ja, habe ich auf Game Center gesehen. Ja. Weil du stehst dann immer so als Dom war besser du als du. Und ich cool, bin da an dir, wenn man es verzweifelt, und dann habe ich es meiner Freundin gegeben und die hatte ich dann irgendwie weggeputzt. Das glaube ich auch. Aber das ist die Tanzerfahrung. Ja. Die aber, hilft da einfach. Ist ein schönes Spiel. Ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also man hat so einen, keine Ahnung. Man hat Musik, die läuft, auch ja. 8-bitig teilweise oder sogar sehr. Und dann man hat links einen Pedal mehr oder weniger, wenn man es so begreifen will, das aus verschiedenen größeren Elementen besteht und man kann das Pedal schmäler oder größer machen. Und man muss es genau auf die richtige Größe machen, wenn die Hindernisse entgegenkommen. Also man hat immer genau so einen Platz für eine dieser Pedalgrößen, die man so mit rauf und runter swipen auswählen kann. Und man muss praktisch zum richtigen Zeitpunkt die richtige Größe haben, um genau da durchzupassen, damit man die maximale Punkte bekommt. Also man kann auch sich ganz klein machen und nur nicht getroffen werden von den Hindernissen, die oben und unten sind. Aber das bringt halt nicht viel Punkte. Das ist eine Mischung aus Pong, Tetris und Guitar Hero. Ja. Und noch ein bisschen, wie heißt denn das Ding mit dem Pedal? Ach, super. Breakout. Nein, das für Bittrip Beat und so, so ein bisschen auch. Ach so, ja. Es hat was Bittrip Beatiges und es wird erstaunlich schwer, obwohl die Gesten wirklich sind, swipe rauf, swipe runter und swipe links und swipe rechts für größer und, oder? Nee, es ist rechts rauf und runter und links rauf und runter swipen. Ach ja, rechts die Größe, links praktisch die Bewegung. Und klingt einfach, wird aber schnell sackschwer. Rhythmusgefühl ist von Vorteil und später machen sie wirklich so optisch ganz nette Effekte, indem diese Hindernisse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten daherkommen, dass du wirklich abschätzen musst, wann ist es jetzt bei mir und dann muss man da durch. Also nettes Spiel, fand ich gut und ich fand die Soundtracks auch gut. Also ich habe es eigentlich eher zu Musik hören gespielt, an das Spiel selber fand ich dann auf Dauer ein bisschen zu anstrengend. Wo wir gerade bei der Stelle in der Agenda Dinge, die nicht auf der Agenda stehen, sind. Wir haben gar nicht Color the Blind besprochen. Das bin ich über dich, Martin, Dom? Sagst du es gerade nicht. Über das Farbenblinden Kamera-App. Ach so, ja, doch, ich hatte ja da letztens drüber getwittert, stimmt. Ah, genau, da bin ich über Martin draufgekommen. Das ist eine App, die benutzt die Kamera und da kannst du quasi aus der Sicht eines Farbenblinden die Welt sehen und kannst quasi den Sehfehler auswählen, Rot-Grün-Blindheit, Blau-Gelb-Blindheit. Und dann sieht man quasi live im Live-Bild so, wie sich Dinge ausschauen. Für uns eigentlich immer aktuell oder gerade jetzt aktuell, weil wir bei Rules ja Farbenblindheit auch, also so ein Modus für Leute, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Rot und Grün auseinanderzuhalten, eingebaut haben. Das ist schon interessant, wenn man sich das mal bewusst macht. Also ich habe jetzt auf dieses, wir haben in der Ecke so ein Rockband-Schlagzeug stehen und da hätte ich keine Chance, weil Rot und Grün sind halt für eine rot-grün-blinde Person nicht zu unterscheiden. Ja, das Lustige ist übrigens zu diesen Apps auch, dass es da den umgekehrten Modus auch gibt, der so den Farbraum ein bisschen aufspreizt und versucht halt irgendwie Leuten, die halt Probleme haben, Rot und Grün zu unterscheiden, die Farbwerte so hinzudrehen, dass sie den Unterschied besser sehen. Ah, cool. Also das ist so, da kann man quasi dann so augmentieren und dann mit der Farblupe sozusagen gucken, was ist jetzt der Unterschied? Also der Farbenblinden-Modus ist dann eigentlich, kauf dir ein zweites iPhone, klebst dir vor den Kopf mit der Einstellung und dann spiel ganz normal. Problem solved. Yes. Nathan for you, auch großartig, aber ja, egal. Ja. Mehr iPhones lösen ja immer alle Probleme, wissen wir ja. Ja, das muss ich jetzt noch viel mehr behaupten. Ja. Als eh schon immer. Nun gut. Oh Gott, sämtliche Mac-Empfehlungen werden mir jetzt angelastet, also das war schon immer Marketing, damit Wieso du. Wieso unterstützt du die bei Patreon? Genau, der Apple Patreon. Don't feed the trolls. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche und hören euch nächste wieder. Bis dahin und steif halten. Ade. Macht es gut. Winke, winke. Papa. In 2125, I was on a mining colony on Mars. Just a quiet backwater facility among the stars. And then one day I was minding my own business I was mining my own ore, and there he was, space asshole, in a truck flying off a ridge, space asshole. Out came his hammer, smashed my boss right in the face. Space asshole, planting charges left and right. Space asshole, all he does is annihilate and fight. For this, I just wanted to get away somewhere remote, just a place where I could earn myself a day's pay without being smote. But every time I think I'm safe, every time I think it's calm, I'm wrong. Space asshole, hammer swinging, buildings falling down. Space asshole, laying waste to this entire town. Space asshole has prevailed. Only I am left alive to tell the tale of space asshole. Comes out of nowhere to destroy. Space asshole, phantom carnage is all he can enjoy. Space asshole, in a truck flying off a ridge. Space asshole, smashing through a bridge. Space asshole. Space asshole. Space asshole. He's the space asshole.